Gallenblase. Die Gallenblase sammelt die von der Leber erzeugte Galle. Doch die Galle kann ihren Weg zur Verdauung nicht finden, wenn die Gallengänge verlegt sind, wie dies häufig durch Gallensteine geschieht. Dass die Gallenflüssigkeit der Aggression entspricht, wissen wir aus der Umgangssprache. Wir sagen, jemand spuckt Gift und Galle. Und der Choleriker ist sogar nach dieser galligen, gestauten Aggression benannt. Es fällt auf, dass Gallensteine häufiger bei Frauen auftreten, während dazu polar bei Männern die Nierensteine häufiger sind. Gallensteine sind wiederum bei verheirateten Frauen mit Kindern signifikant häufiger als bei unverheirateten. Diese statistischen Beobachtungen können vielleicht den Nachvollzug unserer Deutung etwas erleichtern. Energie will fließen. Wird Energie am Fließen gehindert, so kommt es zum Energiestau. Findet ein Energiestau über längere Zeit keinen Abfluss, so hat die Energie die Tendenz, sich zu verfestigen. Ablagerungen und Steinbildungen im Körper sind immer Ausdruck von geronnener Energie. Gallensteine sind versteinerte Aggressionen. Energie und Aggression sind fast identische Begriffe. Es sollte deutlich sein, dass Worte wie zum Beispiel Aggression bei uns keine negative Wertung besitzen. Wir brauchen Aggression so dringend, wie wir auch die Galle oder die Zähne brauchen. Die Häufigkeit der Gallensteine bei verheirateten Frauen mit Familie überrascht deshalb wenig. Diese Frauen erleben ihre Familie als eine Struktur, die sie daran zu hindern scheint, ihre Energie und Aggression nach eigenem Gesetz fließen zu lassen. Man erlebt familiäre Situationen als Zwänge, aus denen man sich nicht zu befreien traut. Die Energien gerinnen und versteinern. In der Kolik wird der Patient gezwungen, all das nachzuholen, wozu er vorher nicht den Mut fand. Durch starke Bewegungen und Schreien kommt viel der unterdrückten Energie wieder in Fluss. Krankheit macht ehrlich.